Das nigerianische nationale Kim-Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus Studienkomitee brachte am 24. Mai ins Internet einen Beitrag mit dem Titel Das südkoreanische Regime soll die Forderung der TVRK für den Frieden und die Erhaltung der Sicherheit akzeptieren.